Westward Ho oder die große Wanderung an die kalifornische Küste. Moondog mit Westward Ho aus seinem wunderbaren Album Elpmas. Sie hören den Soundcheck im Deutschlandfunk heute. Obertöne, Basstrommel und Saxophonie. Die rätselhafte Klangwelt des Louis Moondog Harding. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Thank you. winter was losing to fall with bullets in his back. Bottoms up to a Texan, what's more, a relative of mine. Diese Sendung ist Louis T. Hardin gewidmet, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Moondog, den er sich gab, weil er einen Hund gehabt hatte in Missouri, der immer mehr als alle anderen Hunde den Mond anbellen konnte. Moondog nannte sich also so, und ihm widmen wir diese Sendung, in deren ersten Teil wir von seinem Leben als Straßenmusiker in New York erzählt haben. 30 Jahre lang hat er in New York gelebt. Einer seiner ersten Songs hieß All is Loneliness, verfasst in einem Hauseingang der 51. Straße zwischen 7th Avenue und Broadway. Rounds, Rondos nannte er diese Stücke wegen ihres zyklischen Charakters. Überhaupt spielt die Wiederholung in seiner Musik eine ganz große Rolle. Etwas immer wieder tun und dadurch ein höheres Level erreichen. 1968 nahm Janis Joplins Begleitgruppe Big Brother and the Holding Company diesen frühen Moondog-Song All is Loneliness auf, und das motivierte ihn, dessen Stücke selten von anderen gespielt wurden, das Thema noch einmal zu überarbeiten und die Struktur zu verfeinern. Und schließlich kam eine ganze Sammlung dieser Rounds, der Rondos, zustande, die in dem sogenannten Book One zusammen erschienen. Dieses Buch verkaufte er auf der Straße. Stücke aus den frühen 50er Jahren und aus dem Jahr des Erscheins 68. Die folgende längere Komposition, Witch of Endor, ist Teil eines Balletts, das er für die Choreografin Martha Graham schrieb. Es beginnt und endet im Fünfvierteltakt und ist der Tanz einer Hexe. Dieses Trio, Witch of Endor, besteht aus drei Teilen. Erstens der Hexenprophezeiung vom Tod Sauls. Zweitens die idealisierte Darstellung einer Schlacht auf einem hohen Berge. Saul wird im Verlauf dieser Schlacht klar, dass er der Verlierer sein wird. Und dann beschließt er, sich ins eigene Schwert zu stürzen, das ein Soldat für ihn hält. Drittens der Tod Sauls. Witch of Endor, eine sechsminütige Ballettsuite von Moondog. Thank you. Hole, schwarzes Loch, wie düster erscheint mir die Welt, wenn Unrecht herrscht, wenn etwas nicht stimmt, wenn Zeit und Raum am falschen Platze sind, wenn das Licht verborgen ist in der völligen Nacht. Invocation, die Kommunikation geht weiter, zwischen den Lebenden und den Toten, zwischen dem Leben hier und dem Leben in den sichtbaren und unsichtbaren Galaxien. Elpmas, diese Platte widme ich dem Volk der Aborigines. Ich protestiere gegen die Art, wie dieses Volk behandelt wird. Wie wir die Natur misshandeln, die Pflanzen und die Tiere. Und dies ist auch ein Protest gegen die Idee, dass wir die neue Welt entdeckt haben, wo sie doch eine ganz alte Welt ist, älter als unsere sogenannte neue Welt. Thank you. Amsterdam von Moondog mit diesem Projekt Sex Packs mit dem London Saxophonic unter der Leitung des international renommierten Saxophonisten John Hall. Mit diesem Projekt wollte Moondog das Saxophon aus seiner ursprünglichen Rolle als Instrument in Militärkapellen herauslösen und, wie er sagte, für friedliche Zwecke nutzen. Packs nannte er dabei die unterschiedlich großen Instrumentalgruppen, 4, 5 oder manchmal 7 Saxophone, darunter auch ein Basssaxophon. Sie bildeten jeweils einen Pack. 1994 feierte Louis Hardin die 100 Jahre alte Erfindung des von ihm so geliebten Saxophons mit diesem Ensemble und mit der gleichnamigen CD Sax for a Packs bei Kopf Records. Die Aufnahmen entstanden im Terra Incognito Studio im englischen Bath. Moondogs Musik ging in zwei Richtungen. Wie der Januskopf. Musik mit zwei Gesichtern. Eins schaut zurück in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft. Jetzt kommt ein Stück, das heißt You Gotta Have Hope. Bill Clinton lebte in Hope in Arkansas, Moondog in Batesville im gleichen US-Bundesstaat. Wir sind uns nie begegnet. Ich hörte, er spielt Saxophon. Ich schrieb You Have to Have Hope für ihn. Ich glaube, Bill Clinton hat's nie gehört. Noch nicht. Das Saxophon war für mich ein Geschenk des Himmels. Die Orgel war es wahrscheinlich auch. You Have to Have Hope aus dem Album Big Band. Big Apple, du bist der süßeste Wein von hier bis Henry's Fork. Du wusstest, du warst mein Baby, aber nie hast du gewusst, dass ich dich aus einem Storchennest gestohlen hab. Ich zitiere mich selbst, wenn ich sage, ich rannte damals weg von all dem Lärm, den ich so verabscheue. Bevor ich aber ging, sagte man mir, es werde noch viel mehr Lärm für mich geben. Ich fühlte mich niedergeschmettert. In meiner Bude in Upstate New York schrieb ich das Stück Paris. Dort war es im Sommer so heiß wie in einem Toaster. Draußen aber verschleierte knietiefer Schnee den Fakt, dass das Stück Paris bald in Paris aufgeführt werden sollte. In Paris arbeitete ich mit den paar Brocken Französisch, die ich drauf hatte. Dazwischen streute ich etwas Englisch, um das Glimmern des Stückes noch ein bisschen mehr zum Glühen zu bringen. Thank you. Das Rondo ist die strengste aller kanonischen Formen. Es hat eine Tradition, die hunderte von Jahren in die europäische Musikgeschichte zurückreicht. Rondos sind ewige Stücke. Sie hören nur auf, wenn du aufhörst, sie zu wiederholen. Vielleicht waren die ersten Rondo-Formen, die ich je als Kind gehört habe, verborgen in Songs wie Three Blind Mice und Row, Row, Row Your Boat. Moondog liebte den Klang alter Instrumente, alte Kirchenorgeln, die Viola da Gamba, das Cembalo, die Blockflöte, aber er mochte auch neuere Instrumente wie Gitarre, Celesta und anderes. Trimbas hießen die Trommeln, die er an der 52. Straße spielte. Es waren dreieckige Instrumente. Ein weiterer Stammplatz von ihm war vor der Franklin Bank, dort wo die 8th Avenue mit der 42. Straße sich kreuzt. Von 10 zu 1 zählen wir abwärts mit dem Orchester, während ich geduldig warte, um das Aufplatzen des Sounds zu hören, das mir als kleiner Junge schon am meisten gefiel. Es scheint immer weniger möglich, hier auf dieser Erde neue Welten zu erobern, um die Kosten zu rechtfertigen, die die Erforschung des Weltalls verursacht. Your love is still small voice, and we'll love you still small voice, till my voice is still. I love you, for your love is still small voice, and we'll love you still small voice, till. Für Moondog wie für Sun Ra zum Beispiel kam die Musik, die er machte, oder besser, die durch ihn hindurchzuströmen schien, wie von einem geheimen Ort, von einem anderen Planeten, auf dem es weniger unmenschlich zuging als auf der Erde. Moondogs Musik weist bei aller Bizarrheit und Verschrobenheit auf den Exotismus hin, der auch bei populären Musikern in den 50er Jahren zu finden war. Musikern wie Les Baxter, Martin Denny, Esquivel oder Arthur Lyman. Alles Leute, die es wieder zu entdecken gilt. Ein hervorragender Einstieg in dieses Thema Exotik in der populären Musik sind zwei Bücher von David Toop, Ocean of Sound, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist, und das neue Buch von David Toop, Exotica, Fabricated Soundscape in a Real World. Nachdem er 30 Jahre in New York gelebt hatte, zog Moondog 1974 in die Bundesrepublik. Ilona war der Name seiner deutschen Frau, die sein Stück Shakespeare City zum Beispiel sehr mochte, ein 12-minütiges Werk, das ihr immer besser gefiel, je öfter sie es hörte. Ilona Göbel aus 45739 Oer-Erkenschwick in Germany, der neuen Heimat von Moondog, die er sehr lieb gewann, denn auf diesem Boden war schließlich einmal sein Idol Johann Sebastian Bach gewandelt. Thank you. 藤の山よ、どこにあの人が佇み身を投げたのか教えておくれ。そこに私も佇み喜んで身を投げよう、藤の山よ。もしこの湖で私が死んだとあの人が聞いたなら、一緒にいたことなど忘れ去ってしまうだろう、藤の山よ。この人生をこうして捧げてしまうまで、あの人を知らないままに生きていた、藤の山よ。藤の山よ、私が死んでしまったらこの世界に伝えておくれ。愛は命より尊いと、藤の山よ。 Check im Deutschlandfunk heute: Obertöne, Basstrommel und Saxophonie. Die rätselhafte Klangwelt des Louis T. Hardian, besser bekannt unter dem Namen Moondog. Louis T. Hardian ist im September 1999 gestorben. Zur folgenden Aufnahme schrieb er: Die Orgel wird nicht umsonst die Königin der Instrumente genannt. Sie hat von allen Instrumenten die größte Bandbreite an Möglichkeiten und passt sich jeder Stimmung und jedem Stil an. Ich finde es nicht fehl am Platze, ihr auch profane Tanzmusik zu entlocken, denn ich bin mir ihrer Verwandtschaft zu den Panflöten bewusst. Die Stücke Single Foot und Mirage sind zwei Wüstenstücke, die auf Tonskalen aus Kleinasien basieren. Der Trommelbeat bezieht sich auf einen bestimmten Hufschlag eines Pferdes während des Gehens. Ich ritt mal auf einem Pferd, das so ging. Wenn alle Hufe nacheinander aufschlagen und sich die bequemste Art zu gehen für das Tier ergibt, Es gehörte einem Trapper, einem Fallensteller und Jäger namens Bill Lucky. Geschichten von und um Moondog heute im Soundcheck. Danke fürs Zuhören, sagt Karl Lippegaus. Deutschlandfunk.